2 Corinthians 3 again. Wir wollen nochmals zu 2. Korinther 3 gehen. This is a great chapter leading into 2 Corinthians 4. Es ist ein großartiges Kapitel, dieses dritte. I memorized chapter 4 when I was 23 years old. Als ich 23 Jahre alt war, da habe ich das vierte Kapitel auswendig gelernt. Seems like I did everything when I was 23. It seems like I did everything when I was 23. Also, es schaut so aus, als ob ich alles gemacht habe mit dem Alter. Yeah, we know. You did that when you were 23 years old, right? Als du 23 warst, hast du das gemacht, ja. Maybe I was 24, but I did memorize. Vielleicht war ich 24, aber ich habe das auswendig gelernt. It's a great, great chapter. Es ist ein großartiges Kapitel. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. We can look into your word. Dass wir in dein Wort blicken dürfen. And we can be refreshed and renewed. Dass wir da Erneuerung und Erfrischung erfahren. Encouraged, Ermutigung. Corrected, und auch Korrektur. And rebuked if necessary. Und auch Zurechtweisung, wenn das notwendig sein thank sollte. You, Lord, tonight for the Holy Spirit. Danke, Herr, für den Heiligen Geist. That is present to speak to our hearts. Er ist da, um zu unseren Herzen zu sprechen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's start with verse 16 again, chapter 3. Wir fangen nochmals beim Vers 16 an vom Kapitel 3. But whenever a person turns to the Lord, the veil is taken away. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. It's amazing to talk to people who are behind a veil. Es ist schon erstaunlich, wenn man mit Leuten spricht, die hinter einer Decke sich befinden. And they see nothing. Und sie sehen einfach nichts. Verse 15. Vers 15. But to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their heart. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Liberty to see, to understand. Und zwar Freiheit, um zu verstehen. Verse 18. Vers 18. Now we all. It's all of us here. Wir alle, das sind wir alle gemeint hier. We put our faith in Christ. Wir alle, die wir den Glauben an Christus haben. We all with unveiled face. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht. Means we understand. Das heißt, wir verstehen. Exactly what the Lord was intending here. Nämlich genau das, was der Herr bezweckte. Maybe not every application. Vielleicht nicht jede Anwendung, but it's available to us. Aber es ist uns offen. If we just dig a little bit, it's there. Und wenn wir da ein wenig tiefer graben, dann sie ist da. Beholding as in a mirror. Wir schauen aber wie in einem Spiegel. What does it say there? Schauen is the word. It starts with schauen, ja. Yeah. Wir alle aber schauen. Some translations use the word reflect. Ja, manche der Übersetzungen verwenden auch das Wort widerspiegeln. Yeah, which is kind of nice. We all with an unveiled face are reflecting like with a mirror. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht. It's a nice application, isn't it? Das ist ja eine schöne Anwendung. Like we're reflecting. Also wir spiegeln sozusagen etwas wider. I'm looking in the word and it's reflecting. Das heißt, ich schaue in das Wort hinein und das spiegelt sich dann. It's reflecting like with a mirror the glory of the Lord. Und zwar, es spiegelt sich eben, und zwar die Herrlichkeit des Herrn. Are being transformed into the same image from glory to glory. Und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Isn't that interesting? Into the same image. Ist das nicht interessant? In dasselbe Bild. I like that. Ich mag das. The same image of God I'm being transformed into. Dasselbe Bild Gottes eben, da werde ich verwandelt. Just as from the Lord, the Spirit. Wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Now let's skip over to chapter 4. Wir wollen nun zum Kapitel 4 springen. And let's skip up to verse 7. Und da zum Vers 7 gehen. But we have this treasure in earthen vessels. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. So that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. No one glories in God's presence. Niemand rühme sich in der Gegenwart Gottes. And God makes it clear. Und Gott macht es klar. That His plan is that we are in human bodies. Nämlich sein Plan ist es, dass wir irdene Gefäße haben, also right, that are very human. Ja, wir sind sehr menschlich. So you cannot boast. Damit wir uns nicht rühmen. We are afflicted in every way. Wir haben Anfechtungen in allen but Dingen, not crushed, aber wir sind nicht erdrückt. Perplexed. Wir sehen keinen Ausweg. Right? How many people are perplexed tonight? Wie viele von euch sehen können Auswirkungen heute Abend? How many people were perplexed last week? Wie viele waren das letzte Woche? Don't worry, you'll be perplexed maybe this week. Keine Sorge, werdet vielleicht diese Woche keinen Auswirkungen sehen. This is the normal Christian life. Das ist das normale christliche Leben. We are afflicted. Wir werden bedrängt. In some ways. Auf gewisse Weise. No. We are afflicted. Nein. In most ways. Nein, auf meiste Weise sind wir bedrängt. No, it says we're afflicted. In many ways, in every way, my translation says. Aber hier in der Übersetzung heißt es: In allem sind wir bedrängt. But not crushed. Aber wir werden nicht erdrückt. Perplexed. Wir sehen keinen Ausweg. But not despairing. Aber es gibt keinen. Aber nicht ohne Ausweg. Persecuted. Verfolgt. But not forsaken. Aber nicht verlassen. Struck down. Niedergeworfen. But not destroyed. Aber nicht vernichtet. Always. Alle Zeit. Carrying about in the body the dying of Jesus. Das Sterben Jesu am Leib umhertragend. Why? Warum? So that the life of Jesus also may be manifested in our body. Damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. For we who are constantly being delivered, denn ständig werden wir, die Lebenden, over to death, dem Tod überliefert. Now in verse 10 it says always. In Vers 10 heißt es alle Zeit. And in my Bible in verse 11 it says we are constantly being delivered. Und im Vers 11 heißt es in meiner Bibel, dass wir ständig überliefert werden. Over to death. Und zwar dem Tode. Death means circumstance beyond my capacity. Tod, das spricht von Umständen, die einfach über mein Vermögen hinausgehen. Wow, how many people have been in one of those in the last month? Wie viele von den Menschen hier waren schon mal in solchen Umständen? Don't even raise your hands. Nein, braucht gar nicht eure Hände. Raise my hand for everybody. Ich hebe meine Hand für okay. alle. One more time. So nochmals. we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen. For whose sake? For his sake. Um wessen Willen? Um seinetwillen. This is really strange if you're not a spiritual person. Und das ist wirklich sehr seltsam, wenn du keine geistliche Person bist. Jesus is up in heaven. Jesus ist da im Himmel. And he has a need. Und er hat ein Bedürfnis. He wants to manifest himself on the earth. Er möchte sich auf der Erde manifestieren. So he's going to do it through the church. Und er macht das durch die Gemeinde. But he can't do it. Aber er kann es nicht tun. Unless they really need him. Außer sie brauchen ihn wirklich. But they don't really need him. Aber sie brauchen ihn nicht wirklich. Unless they're in a circumstance beyond their capacity. Wenn sie nicht in einen Umstand geraten, der einfach ihr Vermögen übersteigt. So, also God's plan. Kommt der Plan Gottes. Let's deliver them unto death. Wir wollen sie dem Tode ausliefern. For Jesus' sake. Um Jesu willen. So that. Damit. The life of Jesus. Das Leben Jesu. May be manifested. In our mortal body. An unserem sterblichen Fleisch offenbar werden. It means something that is unseen is made visible. Das heißt, etwas Unsichtbares wird sichtbar. The Lord who is unseen is now made visible in my life. Der Herr, der ja unsichtbar ist, wird nun sichtbar in meinem Leben. In my mortal flesh. In meinem sterblichen Fleisch. So death works in us. Folglich wirkt der Tod in uns, but life in you. Das Leben aber in euch. Verse 13. Here it comes. Da kommt's nun. But having the same spirit of faith, according to what is written. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht. Here's the principle. Und nun das Prinzip. He quotes it from Psalm 116, verse 10. Da wird Psalm 116, Vers 10 zitiert. I believed, therefore I spoke. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. We also believe, therefore we also speak. So glauben auch wir, darum reden wir auch. He took it from the Old Testament. Hier ist es aus dem Alten Testament genommen. It was the way the Old Testament saints lived. So lebten die Alttestamentsheiligen. They believed, they spoke. Sie glaubten, sie sprachen. Paul said, hey, you know what? We believe, we speak. Paulus sagt, weißt du was? Wir glauben, daher sprechen Now, wir auch. We'll leave that right there, and I'll just read a verse from Proverbs 18. Lassen wir das einmal so, und ich lese euch einen Vers vor aus den Sprüchen 18. Verse 21. Und zwar Vers 21. This is such a powerful verse. Das ist ein so machtvoller Vers. Death and life are in the power of the tongue. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. The power of the tongue. In der Gewalt der Zunge. The tongue has power. Die Zunge hat Macht. Death and life are in the power of the tongue. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. It didn't say the power of the heart. Es heißt ja nicht die Gewalt des Herzens. It didn't say the power of the will. Oder die Gewalt des Willens. The power of the emotion. Oder der Emotionen. The power of the intellect. Die Gewalt des Intellekts. The power of the conscience. Gewalt des Gewissens. The power of creativity. Oder die Gewalt der Kreativität. The power of the hands. Die Gewalt der Hände. The power of the feet. Der Füße. The power of the brain. Oder die Gewalt des Gehirns. It's in the power of the tongue. Das heißt hier in der Gewalt der Zunge. And those who love it will eat its fruit. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Wow. I believed, therefore I spoke. Ich habe geglaubt, deshalb habe ich gesprochen. We are speaking things into existence. Wir sprechen Dinge in ihre Existenz. Like it says in Romans 4. So wie es in Römer 4 heißt. We're speaking things. Wir sprechen Dinge aus. Let me read it so it's exact. Wir wollen es lesen, damit es ganz exakt ist. I just have to read it so it's exact. It's just too important. Here. Okay, verse 17. Vers 17. As it is written, a father of many nations have I made you. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. In the presence of him whom he believed, even God. Vor dem Gott, dem er glaubte. Who gives life to the dead, der die Toten lebendig macht and calls into being that which does not exist. Und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. God calls things into existence that does not exist. Gott ruft Dinge in ihre Existenz, die eben nicht da sind. And guess what? Und was glaubt ihr? I'm being transformed into that same image. Ich werde verwandelt in dasselbe Ebenbild. Into the same image of God. In dasselbe Bild Gottes. And I'm calling things into existence that don't exist. Und auch ich rufe nichtseiende Dinge in die Existenz. And I'm laying tracks ahead of me. Und ich lege da, ich habe Spuren vor mir. For the train of God's plan. Und zwar für den Zug lege ich da die Schienen. And I'm just Zug Gottes. Speaking train tracks out into existence. Und ich spreche diese Schienen richtiggehend in ihre Existenz. And the train is behind me, and I'm saying a left track there and a right track there. Und der Zug, kommt da schon hinter mir, und ich sage, okay, nun links eine Schiene, rechts eine Schiene. Let's turn left. Noch eine Weiche da, noch and the train's eine Schiene. Coming behind wir wollen nach links abbiegen, und der Zug kommt hinter mir nach. And this is what my life is like. Und so ist mein Leben. Death and life are in the power of the tongue. Tod und Leben, sie stehen in der Gewalt der Zunge. We believe, therefore we speak. Wir glauben, daher sprechen wir es and aus. And this is the reflection. Und das ist diese Widerspiegelung. What am I speaking forth? Was spreche ich da aus? What is my confession? Welches Bekenntnis habe what ich? What do the people at work hear? Was hören die Leute bei der faith Arbeit? Faith comes by hearing. Glaube kommt durch das Hören. Romans 10:17. Römer 10:17. No one can get saved unless they hear. Niemand kann errettet werden, außer er hört das Wort Gottes. Right? So what am I speaking forth? Also was spreche ich da aus? When we stand before the Lord, wenn wir vor dem Herrn stehen or at the white throne judgment, beim weißen Throngericht, and there's people there that knew me at work, und es wird dort Menschen geben, die mich kennen at von der school, Arbeit her oder von der Schule. And they're looking at me up in the grandstands. Die werden mich da anblicken, wie ich dort stehe. You, I knew you. Ich kannte dich doch. You were a Christian. Du warst Christ. I never heard anything come out of your mouth. Ich habe niemals was gehört von deinem Mund. That's why the Lord said in Matthew 10, if you are ashamed to confess me before men. Deshalb hat der Herr gesagt in Matthäus 10, wenn ihr euch schämt, mich zu bekennen vor den Menschen. I will be ashamed of you before my Father. Werde ich mich auch schämen, euch vor meinem Vater zu bekennen. Imagine that. Jesus ashamed. Stellt euch das vor, Jesus wird sich schämen. To confess me before the Father. Mich vor dem Herrn zu bekennen. Words. Worte. Words. The death and life. Tod und Leben. Now and then, und zwar jetzt und auch dann. Before the judgment seats, white throne. Vor diesem Gerichtsstuhl. The white throne judgment is for the unbeliever. Vor dem weißen Throngericht, wo die Ungläubigen sein werden. That's in Revelation chapter 20. Das ist Offenbarung Kapitel 20. But 1,000 years before that, before the millennial reign. Aber 1,000 Jahre zuvor, vor dem Millennium. The bema seat judgment of the believer. Wird es das dem bema seat, also dem bema seat geben? No condemnation. für alle Gläubigen, da gibt es keine Verdammnis. Just standing before the Lord. Der Richterstuhl Christi, vor Christus. And you look at Matthew chapter 12. Und schaut euch das an in Matthäus 12. Wow, watch this. Matthew 12. Matthäus 12. And verse, where is it? I gotta find it now. Verse 37. Und zwar Vers 37. But let's start with verse, boy, this is good. Where do we start? Okay, verse 33. Fangen wir bei Vers 33 an. Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. How do you make a tree good and a tree bad? Wie mache ich das, einen Baum gut? For the tree is known by its fruit. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. How do I know a Christian by the tie he wears? Wie kenne ich einen Christ an der Krawatte, die er trägt? By the bumper sticker. Ah, durch die Aufkleber am Auto. By the Bible he carries in his hand. Ja, durch die Bibel, die er trägt. That's the fruit. Das ist die Frucht. Verse 34. Vers 34. You brood of vipers. Otternbrut. How can you, being evil, wie könnt ihr Gutes reden, speak what is good? Da ihr böse seid. For the mouth speaks out of that which fills the heart. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. As we believe, so we speak. So wie wir glauben, so sprechen wir. The problem is we can believe but never speak. Das Problem ist, wir können glauben, aber wir können es niemals aussprechen. This is Romans chapter 10, verse 10. Das ist Römer 10, 10. With the heart, man believes unto righteousness. Mit dem Herzen glaubt der Mensch zur Gerechtigkeit. But with the mouth he confesses unto salvation. Aber mit dem Mund bekennt er das zur Errettung. When I believe in my heart, I'm saved. So, wenn ich im Herzen glaube, dass ich errettet bin. When I confess it with my mouth, I experience it. Aber wenn ich es mit dem Mund bekenne, dann erfahre ich das Ganze. For the mouth speaks out of that which fills the heart. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Verse 35, the good man brings out of his good treasure what is good. Vers 35, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. And the evil man brings out of his evil treasure what is evil. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Watch this, this is unbelievably sobering. Das ist wirklich ganz, ganz toll und reinigend. Some of us want to just cut this right out of our Bibles. Manche von uns würden das gerne aus der Bibel rausschneiden. But I tell you that every careless word that people speak, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, they shall give an accounting for it in the day of judgment. Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. For by your words you will be justified. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt and werden. And by your words you will be condemned. Und aus deinen Worten wirst du verdammt not werden. By your thoughts, by your words. Nicht durch deine Gedanken, sondern durch deine Worte. Thoughts are bad enough. That's going to be judged too. Die Gedanken sind auch schlimm genug. Die werden auch right? gerichtet Hebrews 12, werden. Hebrews 4, 12. Hebräer 4, 12. The word of God is the discerner of the thoughts and intentions of the heart. Das Wort Gottes, es unterscheidet zwischen den Absichten des Herzens and then und den Psalm Gedanken. 19, I believe it's verse 15, it says, let the thoughts of meditations of my heart be pleasing to the Lord. Im Psalm 119, 15, glaube ich, steht es, lass die Gedanken in meinem Herzen dir wohlgefällig sein. But the bottom line is the words. Aber die Grundlage, das sind die Worte. This is why prayer is so important. Und deshalb ist das Gebet so wichtig. You're thinking all these weird thoughts. Du denkst all diese komischen, seltsamen Gedanken. Give me a rope. Ich will ein Seil haben. Give me a knife. Bringt mir ein Messer. If I see that person, I'm gonna... Wenn ich diese Person noch mal sehe, and then you get on your knees, und dann bist du auf deinen Knien. Try to speak it to God. Versuch das Gott gegenüber auszusprechen. Try to speak what you're thinking. You can't. Versuch mal auszusprechen, was du glaubst. Because the Holy Spirit is there. Was du denkst. He's saying, don't do it. Don't do it. Der Heilige Geist ist da. Er wird sagen, mach das nicht. I'm present. Ich bin hier. I'm very present. Remember, gegenwärtig. Erinnere dich. Death and life are in the power of the tongue. Tod und Leben, das ist in der Macht der Zunge. Big difference when I release it. Oh, macht einen Unterschied, wenn ich das ausspreche. It does something. It's so much more powerful than just a thought. Das ist so viel mächtiger noch als bloß der Gedanke. When I release it. Wenn ich das hinauslasse. Somehow I've put my stamp on it. Das ist irgendwie, wie wenn ich einen Stempel da drauf. Somehow I say, this is what I want to live. Das ist irgendwie so, wenn ich sage, so möchte ich leben. Wow. Death and life in the power of the tongue. Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. I believe, therefore I speak. Ich glaube, deshalb spreche ich aus. What am I speaking? Was spreche ich aus? A couple of problems we face. Ich glaube, ein paar Probleme, die wir da gegenüber haben. Some people don't know what they believe. Manche Leute glauben gar nicht, wissen gar nicht, was sie glauben sollen. Colossians 3:16. Deshalb heißt es in Kolosser 3:16. Let the word of God dwell richly in your heart. Lass das Wort Gottes reichlich in deinen Herzen wohnen. Let it dwell richly with psalms and hymns. Es soll reichlich in euren Herzen wohnen mit Psalmen und Hymnen und geistlichen Liedern. We're singing. Wir singen. You know, from up here I can see people who don't sing. Wisst ihr was, hier herum, da sehe ich Leute, die nicht singen. People who don't sing these words, die diese Worte nicht singen, have a very little capacity to hear the word. Die haben auch sehr wenig Kapazität, das Wort anzuhören. These words that we sing is all based on the Bible. Weil diese Worte, die wir hier singen, sie sind alle auf der Grundlage der Bibel geschrieben. Sometimes they're Bible verses themselves. Manchmal sind es richtige Bibelverse. This is my desire to honor you. Das ist mein Wunsch, dich zu ehren. Wow. Lord, with all my heart, I worship you. Herr, mit dem ganzen Herzen bete ich dich an. Couple of problems we face right away. Ein paar Probleme, die wir da haben. There's no faith. Es gibt keinen Glauben. Hebrews 4:2. Hebräer 4:2. People are just speaking words with no faith. Leute sprechen einfach Worte aus, aber ohne Glaube. First problem, just speaking. Das erste Wort, einfach with all my heart, I worship you. Oh, like a pizza too. Mit einem ganzen Herzen, da bete ich dich an, auch eine Pizza. I can't wait till this song is over. Ich kann nicht mehr warten, bis dieses Lied vorbei ist. And watch television tonight. Dann nach Hause kommen und Fernsehen kann. That's what's in the heart. Das ist im Herzen drin. The person's just singing words. Die Worte kommen einfach so raus. Singing words. There's no faith. There's just speaking. Aber ohne Glaube, da ist nur ausgesprochenes Wort. It has to have faith. Hebrews 4:2. Da muss Glaube damit verbunden werden. Hebräer 4:2. Two groups of people. One here, one here. Da gibt's zwei Gruppen von Menschen. Eine hier und die andere dort. It says they both heard good news. Da heißt es, beide haben die gute Nachricht vernommen. They both heard the same message. Sie haben die gleiche Nachricht gehört. And this group of people mixed it with faith. Und diese Gruppe von Leuten, sie haben Glaube hinzugefügt. And they profited. Und sie haben davon Nutzen gezogen. And this people did not, and they profited nothing. Und diese Gruppe von Personen haben das nicht gemacht und es hat ihnen nichts genützt. So first there's faith. Also zunächst einmal ist da der Glaube. This is my desire to honor you. Das ist mein Wunsch, dich zu ehren. Oh yes, Lord, that is my desire. Ja, Herr, das ist mein Wunsch. And I'm speaking it forth. This is my desire. Ich spreche das jetzt aus. It's my desire. I don't do it, but it's my desire. Das ist mein Wunsch. Ich mach's nicht, aber es ist mein Wunsch. Who could have written this song? It's my desire. Wer kann das geschrieben haben, so ein Lied? Das ist wirklich mein Wunsch. My life is falling short, but at least it's my desire. In meinem Leben schaffe ich's nicht, aber es ist zumindest mein Wunsch. A person after my own heart. Ja. Who could have written this beautiful song? Wer kann sowas Schönes geschrieben haben? I'm just weeping here. Mir kommen die Tränen. It doesn't say this is my life. It's just my desire. Das heißt nicht, das ist mein Leben. Es heißt ja, das ist mein Wunsch. Lord, with all my heart, I worship you. Mit allem Herzen, mit meinem ganzen Herzen bete ich dich an. By faith, 2 Corinthians 5:7. Im Glauben, 2. Korinther 5:7. I don't know my own heart. I don't even know if I'm worshiping you with all my heart, but by faith. Ich kenne mein Herz gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich dich anbete, aber im Glauben. I make a good confession. Da spreche ich ein gutes Bekenntnis. All I have within me. Alles, was in mir drinnen ist. All I have. Within me I worship you. Mit allem, was ich in mir habe, bete ich dich an. Boy, are you even reading the words? Hast du überhaupt die Worte gelesen? Wow. I mean, we enter right in, and as we sing it, also wir treten da ein und wenn wir das singen, we can sing it first and then mix faith with what we're singing. Wir können das zuerst singen und dann können wir den Glauben hinzufügen. Or we can have the faith and then mix the words. Also wir können zuerst den Glauben haben und dann die Worte dazu bringen. Doesn't really matter which one comes first, as long as they're both there at the end. Es ist ganz gleich, was da zuerst kommt. Wichtig ist, dass beides am Ende da ist. So here we are. Where am I now? Here. One problem. There's ein Problem. There's speaking but no faith. Da gibt es diejenigen, die sprechen aus, aber ohne Glauben. Second problem, there's faith, but there's no speaking. Und das zweite ist, es gibt Glauben, aber es gibt keinen Aussprechen. You gotta speak it forth. Du musst das aussprechen. You gotta command the atmosphere. Du musst das in die Atmosphäre hineinsprechen. And you don't have to be a walking Bible. Du musst nicht eine wandelnde Bibel sein. Or a concordance or a theologian. Oder Konkordanz oder ein Theologe. All you have to do is be a paster. Alles, was du sein musst, ist wie ein Maler. Just Put posters up, say, I know that situation. Oder ja, wie einer, das, der da jetzt was hinklebt und er sagt, ich kenne diese Situation. Look at that poor guy. Schau dir diesen armen Menschen an. A soul's worth more than all the world. Eine Seele, die ist mehr wert als die gesamte Welt. A soul's worth more than all the world. Eine Seele ist mehr wert als die gesamte Welt. Cut myself yesterday. Habe mich gestern geschnitten. And I almost opened it up just now. Und jetzt hat sich's fast wieder geöffnet, diese Schnitt. But a soul's worth more than all the world. Also eine Seele ist mehr wert als die ganze I Welt. I look at life. Ich schaue mir das Leben an. That's all I have to do. Das ist alles, was ich Look tun at a muss. Child. Schau dir ein Kind an. See, such is the kingdom of heaven. Und sag einfach, so ist das Königreich such des Himmels. Is the kingdom of heaven. So ist das Königreich des Just Himmels. Let verses surface from my subconscious. Lass einfach die Verse aus deinem Unterbewusstsein let kommen. Circumstances just ignite verses in my heart. Lass einfach die Umstände Verse in deinem Herzen hervorrufen. I walk into the church. Ich gehe in die Gemeinde hinein. Oh, thank you. I walk into the church. Ich gehe also in die Gemeinde hinein. And what is the first thing I do? Und was ist das erste, was ich Where hier mache? Two or three are gathered in his name. Wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Da ist Thank er. You for being here, Jesus. Danke, dass ich da sein darf, Herr Jesus. Every possibility I have, I make a confession. Also jede Möglichkeit, die ich habe, ich mache ein Bekenntnis. In everything give thanks for this is the will of God. In allem gib Dank, weil das ist der Wille Gottes. Not in this one, Lord. Aber nicht in dieser Situation. Not for everything. Hallelujah. Nicht für alles. But in everything, aber in allem, somehow, irgendwie, gotta give thanks in this thing. Okay. Irgendwie muss ich da What can I give thanks for in this situation? Wofür kann ich da jetzt danken in dieser Situation? Let's think about it. Help me, Lord. Give me wisdom from above. James chapter 1. Wir wollen einmal darüber nachdenken. Herr, hilf mir dabei. Gib mir Weisheit von oben. You give wisdom generously. Du gibst also Weisheit sehr gern. And I need it now. Großzügig. And I want it from above. Und ich brauche die von oben. James 3, 15 through 17. I want it from above. Jakobus 3, 15 bis 17. Von What oben can I die give Weisheit. Thanks in this situation for? Also, worin kann ich jetzt Dank geben in dieser Situation? It's temporal, it will pass. Nun, das ist eine zeitliche Situation, die wieder vorbeigehen wird. 10,000 years from now, I won't even remember it. Also in 10,000 Jahren von jetzt an gesehen, werde ich mich nicht einmal mehr daran erinnern. Look what it says. Go back to 2 Corinthians 4. Schaut mal, was es heißt im 2. Korinther 4. Ich gehe nochmal da zurück zu diesem Vers. My confession. Mein Bekenntnis. It's life or death. This is serious stuff. Das ist entweder Leben oder Tod. Das ist eine ganz ernste Sache. In my most difficult situations, when my stomach was hurting. In einer meiner schwierigsten Situationen, als mein Magen schmerzte. Like I said 100 times before. Wie ich das schon hunderte Male ausgedrückt habe. I would go to bed and lay down in bed with a stomach ache. Ich bin ins Bett gegangen und ich lag da im Bett und hatte Magenschmerzen. And I would just say, the Lord is my shepherd, I shall never lack anything. Und ich habe gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. I'd say it and say it and say it until I fell asleep. Ich habe das immer wieder wiederholt, bis ich eingeschlafen bin. When I woke up, I'd say it another 10, 15, 20 times. Und wenn ich dann wieder aufgewacht bin, habe ich es nochmal 10, 15, 20 Mal gesagt. Speaking things into existence. Ausgesprochen, einfach die Dinge and that's in die Existenz hineingesprochen. Transforming me into his image. Und das verwandelt mich in sein Ebenbild. It's the speaking forth. Es geht um das Aussprechen der Dinge. But with the faith. Aber im Glauben. Not one without the other. Nicht eine Sache ohne der And andere. I'm going into life, whether it's work, und ich gehe so in das Leben, ob es jetzt die Arbeit school, ist, in der Schule. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alles tun durch Christus, der mir die I Kraft can do all gibt. Things. Alles kann What's ich tun. My confession? Welches Bekenntnis all habe ich things auf dem are Leben? Work to the good. All things Alle are Dinge work werden to the sich good. Zum Guten wenden. All things are gonna work to Alle the Dinge good. I'm gonna say that 3,000 times. Ich sage das jetzt 3,000 Mal. Alle Dinge werden zum Guten For zusammenwirken. Him who loves God. Für diejenigen, die Gott lieben. Oh, do I love God? Liebe ich Gott? Who loves God but those who love his mercy? Ja, wer liebt Gott? Oh, diejenigen, yeah, die seine I love Barmherzigkeit God. Lieben. I love God. Yes, ja, confess Gott. It. Confess also, bekenne it. Confess das. Bekenne das. And suddenly there's power. Und plötzlich kommt da die Kraft. There's a reality that begins to form in the unseen world. Und es beginnt sich eine Realität zu bilden in der unsichtbaren Welt. I'm in touch with what God wants to do. Und ich beginne das zu berühren, was Gott möchte, dass But ich tun God kann. Doesn't do it unless I'm believing. Aber Gott macht das nicht, außer ich glaube. And if I'm believing and confessing, und wenn ich glaube und das bekenne, go ye into all the world. Geht hinaus in die gesamte Welt. Geht hinaus in die gesamte Welt. Und macht Jünger in allen Nationen. I'm sure there's never been a church on earth that has ever had missionaries who didn't confess that. Ich bin mir sicher, dass es niemals eine Gemeinde auf der Welt gegeben hat, die Missionare hat, die das nicht bekannt haben. Pray without ceasing. Betet ohne Unterlass. Pray without, you're driving in the car. Du fährst im Auto. You know, you're singing some, you're humming some dumb song from the world. You heard du summst da oder singst irgendwelche Lieder, so dumme Lieder aus der Welt. And you think, wait a minute, this is profitless. Moment mal, das nützt gar nicht. Pray without ceasing. Bete ohne Unterlass. I'm going to pray for 7 people right now. Ich möchte jetzt gleich für 7 Leute beten. Lord, just put 7 people on my heart. Herr, leg mir 7 Menschen aufs Herz. Like you said in Nehemiah 4:12, that you put these things on Daniel's heart. So wie du sagst in Nehemiah 4:12, du hast das Daniel aufs Herz gelegt. Put 7 people on my heart. Just going to pray until I get. 7 Leute, leg sie mir aufs Herz. Till I get to work. Bis ich zur Arbeit komme. I'm going to sing a song now. Ich möchte jetzt ein Lied But when singen. We sing a song, sing it in faith. Aber wenn wir ein Lied singen, singen wir es im Glauben. You can sing in a car. I was not and I needed a friend. Du kannst im Auto singen. Is there faith or is it just music? Ist das Glaube jetzt oder ist das nur Musik? You sing it with authority. Du singst es in Autorität. I was alone and I needed a friend. I was bound. But you got to take the words with you, right? You got to take one of these. Here, watch this. Hört euch die Worte I was in need and I needed a friend. Ich hatte diese Not und ich brauchte einen Freund. Ich war allein, brauchte eine Hand. Someone rescued me. Jemand hat mich gerettet. All right, Lord. I got cares too much to say. I'm going down. Ja, ich gehe da tief hinein. His mercy is on you every day and this morning. Oh boy, I feel great. Barmherzigkeit ist jeden Tag neu und diesen Morgen auch. Ich fühle mich großartig. Da ist Glaube dabei. I get down praying and help is on its way. With faith. Im Glauben. And you're speaking into existence. Du sprichst das in die Existenz. Spiritual realities. Lässt das erstehen, geistliche Realitäten. Come on, son, sing it. Und Gott am Thron sagt, komm, Sohn, sing. And he's ordering realities. Und er befiehlt Realitäten. And he's answering prayer. Er beantwortet And I have the surge in my heart from the Holy Spirit. Und ich habe dieses Durchsuchen meines Herzens durch den in Heiligen John Geist. John 16, verse 12, the Holy Spirit bears witness. In Johannes 16, 12, wo es heißt, der Heilige Geist, er legt Zeugnis also ab. Romans 8, 16, the Holy Spirit bears witness. Auch Römer 8, 16, wo es heißt, der Heilige Geist legt dieses Zeugnis ab. Sometimes we're looking at a circumstance. Und manches Mal blicken wir auf Umstände. And we're going in so like, wow. Wir bewegen uns da so hinein und sagen, look at wow. That, he's a giant. Schau dir das an, ein Riese. Wow. Wait a minute, speak something. Moment, sprich was aus. Well, you're thinking something. Du denkst etwas. You're thinking greater is he that's in me than he that's in the world. Du denkst nun, der in mir ist größer als der in der Welt ist. Speak it. Sprich es aus. Say it. Sag es. Speak to the circumstance and slay it. Sprich es und sprich gegen diese Umstände. We gotta be a speaking Schlachte people. Diese Umstände. Wir müssen aussprechende Leute sein. That woman who had the infirmity of blood. Diese Frau, die diesen Blutfluss hatte. Right? In Mark chapter 5. In Markus 5. The Greek says she was speaking to herself out loud. Im Griechischen heißt es, dass sie zu sich selbst laut sprach. She wasn't thinking. Sie dachte das nicht. She didn't speak. Sie sprach nicht. She was, it's in the present, she was speaking to herself. In der Gegenwartsform steht das. Sie sprach ständig it zu sich. It was coming out of her mouth. Es kam aus ihrem Mund. If I can touch him, if I can touch him. Wenn ich ihn berühren kann. Probably people heard her and said, what did you say? Vielleicht haben sie Leute gehört dabei und haben gesagt, was hast du gesagt? I can just touch him. If I can just touch him, wenn ich ihn nur berühren kann, wenn ich ihn nur berühren kann, werde ich geheilt sein. And she touched him and bingo. Und sie hat ihn berührt. Bingo. Wow. We have to be a speaking people. Wir müssen Leute sein, die Dinge aussprechen. And then we speak unto each other. Und dann sprechen wir es auch gegenseitig. Right? I think it's Ephesians 5:16. Aus. Ich glaube in Epheser 5:16. Speaking one to another. Wir sprechen uns gegenseitig Dinge. I think the King James says speaking to yourself. Ich glaube in der King James Version heißt es, wir sprechen zu uns selbst. So we can do that too, but we speak to each other. Das können wir auch tun, aber wir sprechen auch gegenseitig speaking füreinander. With faith. Zueinander, im Glauben. I was working one time on a job. Einst habe ich eine Arbeit gehabt. And I was working with 4 Christians. Und ich habe da mit 4 Christen gearbeitet. And we were working with a lot of unbelievers building houses in America. Wir haben mit vielen Ungläubigen gearbeitet und wir bauten Häuser in Amerika. The boss said to my friend. Und mein Chef sagte zu meinem Freund. He's a really strong, outspoken kind of a guy. So ein richtig starker, kräftiger Mann. He says, can you get that lumber over there? Er hat gesagt, kannst du das, can you put the wood over there? Also kannst du dieses Holz da hinüber transportieren? And he said, Und er hat gesagt, I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alles tun durch Christus, der mir die Kraft verleiht. And you know what the boss said? Wisst ihr, was der Chef dann gesagt hat? He said, I didn't ask Jesus, I asked you. Ich habe nicht Jesus gefragt, ich habe dich gefragt. It didn't fit. Es hat einfach nicht gepasst. It didn't bless me. Es hat nicht mich gesegnet. It made us look stupid. Wir haben einfach irgendwie sehr dumm da ausgeschaut. It was spoken forth, but not in faith. Es wurde da ausgesprochen, aber nicht im Glauben. I mean, it was spoken forth, but it didn't fit. There was no witness in my spirit, in anybody's spirit, that this should have been said to a boss. Es war da das Wort, aber es hat nicht gepasst und es war weder ein Zeugnis da in meinem Geist noch von den anderen. Faith. Es hätte gegenüber dem Chef nicht ausgesprochen. I don't have to speak it to everybody. I just have to speak it forth. Also ich möchte das nicht jedem gegenüber aussprechen. Ich muss das einfach. Sometimes if I'm preaching the gospel, speak it to everybody. Manches Mal, wenn ich das Evangelium predige, spreche ich es allen gegenüber aus. We don't want to be weird people. Aber wir wollen nicht seltsame who are Leute just sein. Words. Die einfach nur Worte hervorbringen. 1 Corinthians 4:20. 1. Korinther 4:20. The kingdom of God is not just words. Das Königreich Gottes, das sind nicht bloß Worte. It's got to be faith and the word. Da muss Glaube sein und das Wort. And then there's power. Und dann kommt die Kraft. Boy, you can face situations tomorrow where you're just being overwhelmed. Morgen könnt ihr euch schon Situationen gegenüber sehen, von denen ihr einfach überwältigt seid. You know, someone said to me recently, I don't know how you can take all these problems, you know. Jemand hat erst unlängst zu mir gesagt, ich weiß nicht, wie du all diese Probleme da verarbeitest. I'm going to make a list, you know, like it's like I have a list of the, you know, 10 top problems in the church. Also es ist wie wenn ich eine Liste da hätte, die 10 größten Probleme in der Gemeinde. You know, they're just kind of all moving up, you know. Und die gehen dann alle nach oben. We kind of resolve one and then another one drops on, and there's always like 10 I'm dealing with. Du löst ein Problem, dann rückt das nächste schon nach. That's 5, you know, 5 major things I'm involved in at the same time. Aber es gibt immer 5 riesen Dinge da, wo ich da involviert bin. Oh, you know, God bless you. You guys are happy now. And then there's another. You get another phone call, and there's another one you're in. Du sagst, Gott segne dich, und der geht hinaus, aber dann kommt der nächste Anruf und der nächste. Everything's fine and there's none on the list, you know. Und alles passt dann und then another 30 people join the church and you're thinking. Da kommen 30 neue Leute in die Gemeinde rein, oh boy, you know, let's start all over again. Jetzt fangen wir wieder von vorne. And then there's a 25 that you just say, you know, I don't have time for these. I mean, these are not crisis situations. You'll just have to get help from someone else. Und dann gibt's da so 25 Leute und da hast du einfach keine Zeit für diese und du sagst, weißt du was, du musst anderen Rat einholen. But you know what my favorite verse to quote is? Aber wisst ihr, welchen Lieblingsvers ich habe, den ich immer zitiere? Alle Dinge wirken zum Guten. If I don't quote that, if I don't speak the verse out, wenn ich diesen Vers nicht ausspreche, not just think it, nicht bloß, dass ich ihn denke, speak it, get in a car and say, all things work to the good. Preach to yourself. Ich setze mich ins Auto und ich spreche ihn aus. Alle Dinge wirken zum Guten zusammen. It's gotta come predige off the zu mouth. Dir selbst. Es muss aus dem Mund wirklich hervorkommen. Just thinking like, don't do anything. Einfach, wenn du nur drüber nachdenkst. It's the beginning. Bewirkt nichts. You gotta say it. Du musst sagen. You gotta say it. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten zusammen. All things, all, not alle, most, all. Alle, things. Nicht bloß all die things, meisten, alle. All things. I'm gonna speak forth this truth. I'm gonna speak it forth. Alle Dinge. Ich werde diese things. Wahrheit aussprechen. Everything give thanks. In allem gib Dank. And let's just close with verse 17. Wir wollen mit Vers 17 abschließen. Verse 16. Therefore, do not lose heart. Deshalb ermatten wir nicht. But though the outer man is decaying, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben losing wird, teeth, losing hair, wir verlieren losing die Zähne, das Haar, ja, die Größe, losing stature, in unserer Gestalt, losing muscle, die Muskeln werden geringer. But the inner man, so wird doch der Innere is being renewed day by day, Tag für Tag erneuert. And that is through gazing und das looking into the word, indem wir auf das Wort schauen, hearing the word and speaking, indem wir das Wort hören und es aussprechen. Okay, and we'll close with this. For the momentary light affliction, mit dem wollen wir abschließen, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, that's a good verse to speak to an atmosphere. Das ist wirklich ein guter Vers, den man in die Atmosphäre hineinsprechen kann. For the momentary light affliction is producing for us. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns. An eternal weight of glory far beyond all comparison. ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Thank you, situation. Danke für diese Situation. Thank you, you bring me to a place of death. Ich danke dir, Situation, dass du mich an diesen Ort des Todes bringst. I've got to get on my knees more than I would want to. Ich muss mehr auf meine Knie jetzt gehen, als es mir lieb ist. More than I would want to. Ich muss mehr Dinge aussprechen und bekennen, als mir lieb and ist. Suddenly after a while you realize, wait a minute. Und plötzlich nach einer gewissen Zeit erkennst du und sagst, Moment, Bekenntnis, das ist das Leben. This is it. So ist das Speaking Leben. Forth the word. Sprich das Wort aus. I gotta get more word in me. Ich muss mir mehr Worte in meinen Verstand Where's speichern. The Bible school director? Wo ist der Bibelschuldirektor? What time does Wednesday night service start? Wann fängt der Gottesdienst an, am Mittwochabend? Where can I buy a notebook? Wo kann ich mir einen Notizblock kaufen? Where can I buy a study Bible? Wo kann ich mir eine Studienbibel kaufen? I understand now. Jetzt verstehe ich es. This is the way it works. Genau so funktioniert es. But I never would have gone that way if it wasn't for death. Aber niemals hätte ich diese Richtung eingeschlagen, wenn es nicht um den Tod ginge. Death and life, Tod und Leben, are in the power of the tongue. Sind in der Gewalt der Zunge. Amen. Amen. Wow. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. What a thing you've given us. Was du uns da gegeben hast. To speak forth. Dass wir es aussprechen. Death or life. Tod oder Leben. And Lord, we think of that verse in Matthew 12. Und Herr, wir denken an den Vers in Matthäus 12. We'll be judged by every word that comes out of our mouth. Wir werden gemäß jedes Wortes, das aus unserem Mund kommt, gerichtet werden. Help us to be careful. Hilf uns, dass wir da achtsam sind. Help us to speak forth your word. Hilf uns, dass wir dein Wort aussprechen. To be like the psalmist. So wie der Psalmist. And then the apostle Paul. Und so wie der Apostel Paulus. And we also believe. Und auch wir glauben. And so let us speak forth. Und daher sprechen wir auch. All the things that we've learned. All die Dinge, die wir gelernt haben. As we encounter situation after situation. Wir eine Situation nach der anderen betrachten. Bring your word to our remembrance. Bring uns dein Wort in Erinnerung. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen. Amen.